Also Teil 4 der Doku-Reihe über die akustischen Pfade der US-amerikanischen Musik, ihre Traditionen, ihre Stile, die Sonic Highways. Der Teil also über Austin, Texas, eine Oase. It's an oasis, you know? Ein verrückter Ort. It's just a weird place. In jedem Fall aber einer, an dem man sich frei fühlen konnte. It was wide open, it felt free. You could do anything. Sagt Jimmy Vaughan, gebürtiger Texaner, Bruder des verstorbenen Gitarristen Stevie Ray, Gründungsmitglied der Fabulous Thunderbirds und einer der vielen Musiker, die Dave Grohl für die achtteilige HBO-Serie interviewt. Orte machen Menschen, im Spezifischen Musiker, beeinflussen sie. Also schau sie an. Das ist das Credo von Dave Grohl. Schau sie an als kulturellen Resonanzkörper, aus dem heraus die Musik, die Kultur entsteht. Was ist das Besondere an diesen Orten? Spurensuche also. Oder wie Rolling Stone-Redakteur David Frick im Austin-Kapitel dieser Doku-Reihe meint: It's one thing to listen to Willie Nelson on Spotify. It's another thing. Eine Sache ist es, Willie Nelson auf Spotify zu hören, eine andere ist es, ihn in Austin zu sehen und zu hören. Da siehst du, warum er ist, wie er ist. Die Stadt gibt dem Musiker, der Musiker gibt der Stadt. Konkretes Beispiel in Sachen Austin, Texas. Die Musikszene dort bekam einen kräftigen Schub, als Willie Nelson, geboren 1933 in Abbott, Texas, Anfang der 70er nach einer mäßigen Karriere in Nashville zurückkehrte nach Texas. Were you the first? I was the first. Und als erster für $500 auftrat bei der TV-Show Austin City Limits, die 36 Jahre lang im US-Fernsehen lief. Austin City Limits brought international attention. Und der Stadt internationale Anerkennung brachte. Musikalisch. Mit den Auftritten von Roy Orbison, Ray Charles oder Buddy Guy, den Black Keys oder Stevie Ray Vaughan oder Sonic Youth und natürlich auch diesem Herrn in Schwarz. Hello, I'm Johnny Cash. Good evening. Die Musik aus dieser Show across all genres of music. Jenseits aller Genres, sagt Terry Licona, der Austin City Limits seit den Anfängen produziert. Licona wird für Dave Grohl, den Foo Fighter Frontmann und hier nun den Musikdoku-Regisseur, zu einer Art Tourguide durch die musikalische Geschichte von Austin. Einer Stadt, von der Anfang der 1970er, ja klar, Country und Western, aber wahrhaftig niemand eine Live-Musikshow jenseits aller Genres erwartete. Gespielt und gesendet bis vor kurzem aus einer Halle, immer noch voll intakt, meint Terry Licona. It's completely intact. Dave Grohl kommt ins Nachdenken. Könnten wir da nicht aufnehmen? Wäre das möglich? If we can go in and record on that stage, man. It's totally possible. Kein Problem, kommt's aus Terry Licona wie aus der Pistole geschossen. So, I mean, if you wanted to do everything in there. Mann, das ist jetzt aber dokumentiert, Terry. Whatever. We have that on camera, Terry. Meint Dave Grohl. Ein Rückzieher gibt's nicht. Mitten im Terry Licona-Interview die alte Austin City Limits Halle als Aufnahmeort für den Song What Did I Do, God Is My Witness zu buchen, wie vorher das Inner Ear Studio in Washington D.C. oder das Southern Ground Studio in Nashville für die anderen Songs, die anderen Filme, das ist natürlich ziemlich komisch. Was die Stimmung und den Ton dieser Dokumentation sehr schön auf den Punkt bringt. Dave Grohl erweist sich als Fan, als Besessener, als ungemein Neugieriger, als fulminante Rampensau und als Zeitgenosse, der großes Interesse daran hat, die eigenen musikalischen Wurzeln und Traditionen zu verstehen und sie lustvoll zu demonstrieren. Ein toller und filmisch vollkommen überzeugend umgesetzter Ansatz. Wobei, das muss man sagen, alle 8 Filme jede Menge Überraschungen bereithalten und frei von jeglichen Scheuklappen sind. It's crazy to think about. In the early 80s in Texas, ganz schön verrückt, sich vorzustellen, dass es in den frühen 80ern in Texas eine Punkband gab, die Crossdressing-Funk spielte. Quod erat demonstrandum. Sonic Highway ist diese 8-stündige musikalische Landkarte der USA. Sie ist eine faszinierende Wundertüte.